Dialoge Seite 135. Machiavell: Ich will auf die fiskalischen Maßnahmen zurückkommen. Ich werde auf die Bücher die Stempelsteuer der Zeitungen ausdehnen, oder vielmehr, ich werde die Stempelsteuer auf diejenigen Bücher legen, die nicht eine bestimmte Seitenzahl erreichen. Ein Buch zum Beispiel, das nicht 200, 300 Seiten hat, wird kein Buch, sondern nur eine Broschüre sein. Ich glaube, dass du den Vorteil dieser Erwägung erfasst. Auf der einen Seite schränke ich durch die Steuer die Menge kleiner Schriften ein, die gleichsam ein Anhängsel des Journalismus sind. Auf der anderen Seite zwinge ich diejenigen, die der Steuer entgehen wollen, sich auf lange und kostspielige Abhandlungen zu werfen, die in diesem Umfang kaum verkauft oder nur ungern gelesen werden.